Deutschlandfunk Kultur. Ein Uhr, die Nachrichten. Kommunen setzen das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität prioritär für Schulen und Straßen ein. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter den Kämmereien, wie die Förderbank KfW mitteilte. Der zweitwichtigste Bereich, in den gut 50% aller Kommunen, die bereits in diesem Jahr mit Mitteln des Sondervermögens planen, investieren wollen, sind demnach der Brand- und der Katastrophenschutz. Jeweils ein Drittel der Kommunen will Gelder für Kinderbetreuung und Sport einsetzen. Der Chefvolkswirt der KfW Schumacher erklärte, die Mittel aus dem Sondervermögen seien zwar eine willkommene finanzielle Unterstützung. Angesichts der großen Investitionsrückstände seien sie aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität ist ein schuldenfinanziertes 500 Milliarden Euro Paket der Bundesregierung. Die Berliner AfD will heute in Brandenburg an der Havel ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl im Herbst beschließen. Wie der Tagesspiegel berichtet, liegt ihm ein Entwurf dazu vor. Demnach fordert die Partei bei der Vergabe von geförderten Wohnungen den Vorrang für Einheimische. Außerdem plane sie ein Punktesystem, das Wohnsitzdauer, Kinderzahl und Beruf berücksichtige. Das bisherige Landesamt für Einwanderung will die Partei demnach in ein Landesamt für Einwanderung, Asyl und Remigration umbauen, mit klarer Priorität auf Rückführungen. Remigration gilt als rechtsextremer Kampfbegriff für massenhafte Abschiebung von Menschen nicht deutscher Herkunft. Mit Blick auf innere Sicherheit heißt es weiter, Kinder sollten künftig schon ab 12 Jahren strafmündig sein. Sexualstraftäter in Gefängnissen über die Möglichkeit einer chemischen Kastration aufgeklärt werden. Die Abgeordnetenhauswahl findet am 20. September statt. Von den Vereinten Nationen kommt die Ablehnung pauschaler Altersbeschränkungen für soziale Medien. Nutzungsverbote greifen nach Überzeugung des UNO-Menschenrechtsbüro zu kurz, um Minderjährige vor schädlichen Folgen zu schützen, wie bei der Veröffentlichung von Richtlinien für Regierungen und Unternehmen in Genf mitgeteilt wurde. Zusätzlich müssten die Gestaltung der Plattformen und die Algorithmen Schranken haben. Gefordert werden die Bekämpfung suchterzeugender Designelemente wie das Endlos-Scrollens oder ständige Benachrichtigungen sowie eine effektive Altersüberprüfung durch die Plattformen. Hochkommissar Türk betonte, Staaten hätten von Technologieunternehmen zu verlangen, dass diese Sicherheit von vornherein in ihre Plattformen integrierten, anstatt die Last auf Eltern und Kinder abzuwälzen. Nach dem Vorbild Australiens arbeiten mehrere Staaten an einer Altersbeschränkung für die Nutzung sozialer Medien. Auch in Deutschland gibt es entsprechende Überlegungen. Eine Unwetterfront über Teile Nordrhein-Westfalens hat zu hunderten Einsätzen der Feuerwehr geführt. In Münster und dem Kreis Warendorf liefen zahlreiche Keller voll, auf den Straßen lagen umgestürzte Bäume. Ein Open-Air-Konzert nahe der Halle Münsterland musste abgebrochen werden. Einige Fernzüge wurden wegen Sturmwarnungen in Bahnhöfen zurückgehalten. Die deutschen Behörden erwarten heute rund um die Brenner Autobahn massive Verkehrsbehinderungen. Grund ist die Vollsperrung der Autobahn zwischen 11 und 19 Uhr. Für Lastwagen gilt die Sperrung bereits ab 9 Uhr. Auf der Autobahn findet eine Demonstration von Anwohnern im österreichischen Bundesland Tirol statt. Sie wollen damit auf die stark gestiegene Verkehrsbelastung hinweisen. Eine Ausweichmöglichkeit gibt es nach Angaben der Behörden nicht. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd empfiehlt Autofahrern, den Brenner weiträumig zu umfahren. Der Deutsche Filmpreis für den besten Spielfilm geht an In die Sonne schauen von Regisseurin Mascha Schedinsky. Bei der Verleihung der Lodas in Berlin gewann das Drama insgesamt 10 Auszeichnungen, unter anderem für Regie und Drehbuch. Der Film erzählt von mehreren Frauen, die in unterschiedlichen Zeitebenen auf einem Bauernhof leben. Als beste Hauptdarstellerin wurde Sinta Berger für ihre Rolle in Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke ausgezeichnet. Die Loda für die beste männliche Hauptrolle bekam August Diehl für seinen Part in Das Verschwinden des Josef Mengele. Das Wetter.

Deutschlandfunk Kultur. Zwei Uhr, die Nachrichten. Bundesarbeitsministerin Baas hat erneut auf eine Einstimmigkeit in der Rentenkommission gedrängt. Die SPD-Chefin bekräftigte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Bundeskanzler Merz und sie hätten dies klar als Erwartung an die Vorsitzenden des Gremiums formuliert. Sollte es eine einstimmige Empfehlung geben, werde man das so umsetzen. Andernfalls müsse man in der Koalition darüber reden. Die Bundesregierung hatte die Kommission eingesetzt, um Vorschläge für die langfristige Finanzierung der Rente zu erarbeiten. Laut Medieninformationen soll der Abschlussbericht Ende Juni vorgelegt werden. Die Bild-Zeitung hatte berichtet, das Gremium plane unter anderem langfristig die Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre und die schrittweise Absenkung des Rentenniveaus von 48% auf 46% zu empfehlen. Mehrere Kommissionsmitglieder erklärten anschließend jedoch, es gebe noch keinerlei Einigung zum Thema. Kommunen setzen das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität prioritär für Schulen und Straßen ein. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter den Kämmereien, wie die Förderbank KfW mitteilte. Der zweitwichtigste Bereich, in den gut 50% aller Kommunen, die bereits in diesem Jahr mit Mitteln des Sondervermögens planen, investieren wollen, sind demnach der Brand- und der Katastrophenschutz. Jeweils ein Drittel der Kommunen will Gelder für Kinderbetreuung und Sport einsetzen. Der Chefvolkswirt der KfW Schumacher erklärte, die Mittel aus dem Sondervermögen seien zwar eine willkommene finanzielle Unterstützung. Angesichts der großen Investitionsrückstände seien sie aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität ist ein schuldenfinanziertes 500 Milliarden Euro Paket der Bundesregierung. Die Befragung ist Teil des KfW-Kommunalpanels, das das Deutsche Institut für Urbanistik seit 2009 im Auftrag der KfW jährlich durchführt. Eine Unwetterfront über Teilen Nordrhein-Westfalens hat zu hunderten Einsätzen der Feuerwehr geführt. In Münster und dem Kreis Warendorf liefen zahlreiche Keller voll, auf den Straßen lagen umgestürzte Bäume. Ein Open-Air-Konzert nahe der Halle Münsterland musste abgebrochen werden. Einige Fernzüge wurden wegen Sturmwarnungen in Bahnhöfen zurückgehalten. Auf der Brenner-Autobahn zwischen Österreich und Italien muss heute wegen einer Protestaktion mit massiven Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Zwischen 11 und 19 Uhr wird es eine Vollsperrung in beiden Richtungen geben. Für Lastwagen gilt sie schon ab 9 Uhr. Ausweichmöglichkeiten sind nach Angaben der Behörden nicht vorhanden. Es wird dazu geraten, die Region großräumig zu umfahren oder auf nicht notwendige Reisen zu verzichten. Anwohner im österreichischen Bundesland Tirol wollen auf der Brenner Autobahn eine Kundgebung abhalten. Sie wenden sich gegen die massive Verkehrsbelastung. Rund 14 Millionen Fahrzeuge passieren jährlich die für Europa zentrale Route. Polens Ministerpräsident Tusk hat die Entscheidung der Ukraine, eine Militäreinheit nach einem Vorbild aus dem Zweiten Weltkrieg zu benennen, als ein ernsthaftes Problem bezeichnet. Das Vorgehen verletze die historische Sensibilität Polens, erklärte er. Polens Staatsoberhaupt Nawrocki forderte, dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj die höchste polnische Auszeichnung abzuerkennen, den Orden des Weißen Adlers. Hintergrund ist die ukrainische aufständische Armee, kurz UPA. Sie war während des Zweiten Weltkriegs für Massaker an der polnischen Zivilbevölkerung in der Region Wolynien verantwortlich. Zehntausende Menschen wurden damals ermordet. Polen hebt zudem die Kollaboration der UPA mit dem nationalsozialistischen Deutschland hervor. In der heutigen Ukraine verehren sie dennoch viele als Freiheitskämpfer. Der Deutsche Filmpreis geht an In die Sonne schauen von Regisseurin Mascha Schedinski. Insgesamt gewann das Drama bei der Verleihung der Lodas in Berlin 10 Auszeichnungen. Der Film erzählt von Frauen, die in unterschiedlichen Zeitebenen auf einem Bauernhof leben. Als beste Hauptdarstellerin wurde Cynthia Berger für ihre Rolle in Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke ausgezeichnet. Die Loda für die beste männliche Hauptrolle bekam August Diehl für seinen Part in Das Verschwinden des Josef Mengele. Das Wetter. Nachts wechselnd bewölkt, Tiefstwerte 18 bis 8 Grad. Am Tage verbreitet Schauer und teils kräftige Gewitter,